Was sollte ich tun? Mich nochmals anbieten, um mein Versprechen dem Toten gegenüber zu erfüllen? Nein, das konnte ich nicht. Wortlos musste ich zusehen, wie die beiden Apachen die Leiche aufs Pferd hoben und dort festbanden. Sie hatten keinen Blick mehr für uns. Stumm, ohne jede Drohung, ritten sie davon. Aber das schien mir schlimmer, als hätten sie uns den fürchterlichsten Tod geschworen. Und meine Ahnung sollte sich bald bewahrheiten. Ich wandte mich ab. Mir war Elend zumute nach dieser letzten halben Stunde. Ich musste allein sein. Erst am späten Abend ritt ich müde und matt, körperlich und seelisch zerschlagen, wieder ins Lager zurück. Das hatte man inzwischen wieder ein Stück weiter vorgeschoben. Alle außer Rettler waren noch auf. Den hatte man wie einen Klotz ins Gras geworfen, dort schlief er seinen Rausch aus. Howard war begraben worden. Sam hatte dem Bären das Fell abgezogen, das Fleisch aber unberührt gelassen. Als ich mein Pferd versorgt hatte und ans Feuer trat, meinte mein alter Freund: »Wo jagt ihr denn herum, Sir? Wir haben mit Schmerzen auf euch gewartet, weil wir den Bären doch nicht ohne euch anschneiden konnten. Habe ihm einstweilen den Rock ausgezogen. War ihm vom Schneider so gut angemessen, dass er auch nicht die kleinste Falte hatte. Nun sagt, wie das Fleisch verteilt werden soll.« »Ja, wie ihr wollt. Das gehört allen. Ich esse ohnehin nicht.« »Oh, das werden wir sehen. Lasst mich erst mit dem Braten fertig sein. Ihr bekommt das beste Stück, eine Tatze. Wenn ich nur daran denke, läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen, wenn ich mich nicht irre.« »Aber was wird mit diesem Rettler?« »Wieso?« »Habt ihr eine Strafe für ihn festgesetzt?« »Tja, es gibt für uns keine Möglichkeit, ihn abzuurteilen.« »Was?« »Hier gilt das Gesetz des Westens. Wir brauchten einen Ankläger.« Aber »das bin ich.« »Nein, dazu müsste der Tote ein Verwandter oder wenigstens ein guter Freund von euch gewesen sein. Das trifft nicht zu. Aber die Apachen werden Rettlers Bestrafung übernehmen, wenn ich mich nicht irre.« »Ja, und ihre Rache wird gleichzeitig auch uns treffen.« »Natürlich. Wenn sie uns in die Hände bekommen.« »Warum jagen wir den Mörder nicht einfach weg?« »Damit er uns umschleicht und bei passender Gelegenheit nach Belieben aus dem Hinterhalt abknallt. Es ist besser, ihn bei uns und damit unter Aufsicht zu halten.« »Das muss ich freilich zugeben.« »Mr. Bancroft, wann glaubt ihr, könnt ihr mit der Arbeit fertig sein?« »Ich denke, in 5 Tagen.« »Schätze, dass in Chuchuna 4 Tage zu reiten haben wird, bis er auf Verstärkung trifft. Mit dem toten Schulmeister kommen sie nur langsam vorwärts. 3 Tage zurück, das wären 7 Tage. Ihr könnt also zu Ende vormessen, wenn ich mich nicht irre.« »Und wenn ihr euch irrt, Sam? Es sollte mich doch sehr wundern, wenn sich 2 Häuptlinge ohne Begleitung und Schutz so weit von ihrem Stamm entfernen. Aber es gibt noch andere Möglichkeiten für ein früheres Zurückkommen der roten Männer.« »Donnerwetter, was seid ihr doch für ein kluger Mensch! Habt wohl alles in euren Büchern gelesen, wenn ich mich nicht irre. Aber ihr habt recht. Daher ist es notwendig zu erfahren, wohin die Apachen geritten sind. Ich werde ihnen bei Tagesanbruch folgen. Und ihr werdet mich begleiten, wenn ich mich nicht irre.« Als wir uns zum Schlafen niederlegten, entwickelte sich zwischen Sam und mir ein Gespräch, das ich euch nicht vorenthalten möchte. Hoffentlich habt ihr genauso viel Spaß daran wie ich damals.